Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Loschwitz, 29. Juni 1793. Dein langes Stillschweigen hatte mich schon wegen deiner Gesundheit besorgt gemacht, und ich freue mich auch in diesem Betracht über die Beilage deines letzten Briefes. Krank bist du gewiss nicht bei dieser Arbeit gewesen. Von meiner Gesundheit kann ich dir freilich keinen solchen Beleg aufweisen, aber an Entschuldigungen, warum nichts fertig geworden ist, fehlt es mir nicht. Nur vor ein paar Tagen hat mich die Tante mit ihrer Reisegesellschaft verlassen. Ihre Gegenwart kostete mir manchen Teil meiner Zeit und verstimmte mich nicht selten. Auch Karl war nicht ganz wohl, und Minna hatte auch Unpässlichkeiten, wobei sie sich weniger schonen konnte, weil D. noch immer in Karlsbad ist. Was du über Kants Moralphilosophie sagst, unterschreibe ich mit ganzer Seele. Deine Apologie für Kant ist sinnreich, aber fast glaube ich, dass du ihm zu viel Ehre antust. Vielleicht fehlt es ihm an Gefühl für moralische Schönheit, und von der Evidenz seines Moralsystems bin ich noch gar nicht völlig überzeugt. Was nötigt uns denn, jede einzelne Handlung zu generalisieren und als Maxime zu betrachten? Ist es nicht eine höhere Vollkommenheit eines denkenden Wesens, sich nach den individuellen Verhältnissen als nach allgemeinen Regeln, die doch immer nur Behelf des geistigen Unvermögens sind, zu bestimmen? Es ist schade, dass deine Theorie des Schönen nicht zugleich mit dieser Arbeit erscheint. Anfang und Schluss des jetzigen Produkts können sehr gut für sich bestehen, aber in der Mitte, bei der eigentlichen Analyse des Begriffs Anmut, wünschte man wohl zuweilen über einige verwandte Begriffe einen befriedigenden Aufschluss zu haben. In der Manier, deinen Stoff zu behandeln, hast du zu Anfang einen sehr gefälligen Weg gewählt. Philosophische Wahrheiten können vielleicht nicht mit mehrerer Anmut vorgetragen werden, als unter dem Gewande einer reizenden Dichtung in einem Kommentar einer griechischen Fabel. In der letzten Hälfte dieses Produkts finde ich etwas Ähnliches von der französischen Manier eines Rochefoucault und anderer. Der Geist des Lesers wird auf eine angenehme Art beschäftigt und überrascht, wenn er auf feine und verkannte Unterschiede aufmerksam gemacht wird. Doch ist bei dieser Manier schon die Würde zu herrschend, und diese sollte, deucht mich, bei dem Vortrage der Philosophie sowie bei der Tugend der Anmut subordiniert sein. In der Gegeneinanderstellung der Anmut und Würde habe ich besonders viel geistvolle und fruchtbare Bemerkungen gefunden. Was du über den Unterschied zwischen Anmut und Schönheit sagst, hat mich weniger befriedigt, und ich erwarte darüber noch deine weitere Erklärung in der Analyse des Schönen. Dass du den Gedanken aufgegeben hast, die Resultate deines Nachdenkens in der Form eines Dialogs aufzustellen, tut mir leid. Ich liebe diese Einkleidung sehr, indessen kann ich gegen die Gründe nichts einwenden, die dich zu der Briefform bestimmen. Vor dem August kann meine Reise auf keinen Fall vor sich gehen, und ich wünsche, dass auch dann kein Hindernis eintreten möge. Hier in Loschwitz gehen die Blattern herum, und es ist zu verwundern, verwundern, wenn meine Kinder nicht angesteckt werden. Karl hat jetzt mit den Augen und Spitzzähnen oft Not genug, dass ich jetzt keine Inokulation wagen darf. Auf den 2. Juli erwarte ich D zurück. Ich wünsche nur, dass wir sie nachher nicht wieder entbehren müssen. Die Herzogin möchte sie gar zu gern länger bei sich haben. Herrn von Gleichen und seine Damen habe ich etliche Male gesprochen. Alle scheinen viel Liebhaberei für Kunst zu haben. Bei Graff und Zing haben sie sich sehr ergötzt und auf der Galerie sind sie zu Hause. Dein Körner.